Kundgabe 5519. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.10.1952. Zuleiten des reinen Evangeliums nötig. Es muss immer wieder den Menschen das Evangelium in seiner Reinheit zugeführt werden, weil dieses allein die Kraft hat, des Menschen Willen zu wandeln. Das reine Evangelium geht von Gott aus. Es ist sein zu den Menschen gesprochenes Wort, das bestehen bleibt bis in alle Ewigkeit. So wie es aber zu den unvollkommenen Menschen gelangt, wird es entweder so rein angenommen und ihm entsprechend der Lebenswandel nun geführt, oder es wird von Seiten der Menschen verbildet, so wie es dem Willen dieser entspricht, und dann verliert es jegliche Kraft. Dann ist es nicht mehr Gottes, sondern der Menschenwort. Solange das Wort Gottes rein und unverfälscht bleibt, ist seine Auswirkung auch erkennbar an den Menschen, die nun eine Wesenswandlung vollziehen und bewusst Gott zustreben. Hat das göttliche Wort aber Veränderung erfahren, so bleiben die Menschen ungebessert, denn sie haben das, was ihre Änderung zuwege bringen sollte, nach ihrem Willen umgestaltet. Und es ist etwas Verbildetes entstanden, das aber immer noch als Gottes Wort vertreten wird, jedoch völlig kraftlos ist. Das reine Evangelium leitet Gott daher immer wieder zur Erde, und er ermahnet die Menschen, es zu befolgen. Das reine Evangelium ist die göttliche Liebelehre, die der Mensch Jesus auf Erden seinen Mitmenschen predigte, und die immer und ewig die gleiche Liebelehre bleiben wird. Da die Liebe auf Erden aber nicht mehr geübt wird, ist die göttliche Liebelehre auch den Menschen unverständlich. Und wo das Evangelium verkündet wird, dort wird die Liebe zu Gott und dem Nächsten nur so nebenbei gepredigt. Denn durch menschlichen Einfluss sind so viele Lehren und Gebote den Menschen vermittelt worden, dass diese als zuerst zu erfüllende in den Vordergrund treten. Dass aber die Wesenswandlung des Menschen, der eigentliche Erdenlebenszweck, nicht mehr angestrebt wurde, und doch die Menschen glauben, gute Christen zu sein, weil sie sich die Erfüllung der Nebengebote und Lehren angelegen sein lassen. Darum muss immer wieder aufs Neue der göttlichen Liebelehre Erwähnung getan werden, wie sie Jesus auf Erden predigte. Und darum muss diese Liebepredigt aufs Neue den Menschen gegeben werden, in reinster Form, auf dass sie die Kraft des göttlichen Wortes spüren können, so sie es ausleben und also sich selbst zur Liebe wandeln. In ihrem Kern ist die Liebelehre Jesu zwar noch zu finden, so der Mensch guten Willens auch die verbildete Lehre entgegennimmt. Wer also die Liebegebote als erste und allein wichtige Gebote betrachtet und ihnen entsprechend lebt, der wird auch bald hell und klar die Veränderung des göttlichen Evangeliums erkennen. Und er wird es auch verstehen, dass und warum immer wieder durch Zuleitung von oben die reine Lehre Christi zur Erde kommt. Er wird es verstehen, dass Gott ständig zu den Menschen spricht und er ihnen sein Wort in aller Reinheit vermittelt. Denn wer in der Liebe lebt, der ist auch von der Kraft der Liebe durchdrungen. Wer in der Liebe lebt, der wird selbst belehret durch den Geist in sich. Und ihm ist die unendliche Liebe Gottes Erklärung dafür, dass er alles tut, um die Menschen in die Wahrheit zu leiten und sie zu führen zum ewigen Leben. Amen.